Herb und Vera Smith kehrten nach Pownell zurück und nahmen ihr Alltagsleben wieder auf. In diesem Dezember stellte Herb ein Haus in Durham fertig. Ihre Ersparnisse schmolzen in der Tat sehr rasch dahin, wie Sarah es vorausgesehen hatte, und sie wandten sich wegen einer Extraordinary Disaster Assistance an den Staat. Das ließ Herb beinahe genauso altern wie der Unfall selbst. EDA war für Herb nur eine andere Bezeichnung für Wohlfahrt oder Sozialhilfe. Er hatte sein Leben lang hart und ehrlich mit den Händen gearbeitet und geglaubt, niemals den Tag erleben zu müssen, an dem er Staatsgelder annehmen musste. Nun war dieser Tag doch gekommen. Vera abonnierte 3 neue Zeitschriften, die in unregelmäßigen Abständen mit der Post kamen. Alle 3 waren schlecht gedruckt und die Illustrationen hätten von begabter Kinderhand stammen können. God's Saucers, The Coming Transfiguration und God's Psychic Miracles. Das immer noch allmonatlich eintreffende The Upper Room lag manchmal 3 Wochen ungeöffnet herum, aber die 3 anderen las sie, bis sie zerfleddert waren. Sie fand zahlreiche Stellen darin, die mit Johnnys Unfall in Zusammenhang zu stehen schienen. Diese Kleinodien las sie ihrem erschöpften Mann beim Abendessen mit einer schrillen, durchdringenden Stimme vor, die vor Aufregung bebte. Herb stellte fest, dass er sie immer häufiger bat, endlich still zu sein. Manchmal brüllte er sie sogar an, mit diesem Mist aufzuhören und ihn in Ruhe zu lassen. Wenn er das tat, bedachte sie ihn mit leidenden, teilnahmsvollen und verletzten Blicken, dann schlich sie nach oben, um dort ihre Lektüre fortzusetzen. Sie fing an, Briefwechsel mit den Zeitschriften zu führen, sie korrespondierte mit den Verfassern der Artikel und mit anderen Brieffreunden, welche ähnliche Erlebnisse in ihrem Leben gehabt hatten. Die meisten ihrer Brieffreunde waren gütige Menschen, wie Vera selbst, die ihr helfen wollten, die schier unerträgliche Last ihres Leids leichter zu ertragen. Sie schickten Gebete und Gebetssteine, sie schickten Talismane und Versprechen, Johnny mit in ihre Nachtgebete einzuschließen. Aber es gab auch andere, die nichts weiter waren als Geschäftemacher, und Herb beunruhigte das zunehmende Unvermögen seiner Frau, diese als solche zu erkennen. Sie bekam ein Angebot, einen echten Splitter vom einzig wahren Kreuz unseres Herrn für nur $99.98 zu kaufen. Sie bekam ein Angebot für eine Fiole echtes Wasser aus der Quelle von Lourdes, das ganz sicher ein Wunder bewirken würde, wenn sie es auf Johnnys Stirn rieb. Diese kostete $110 plus Versand. Billiger und für Vera anziehender war eine Endloskassette mit dem 23. Psalm und dem Vaterunser, beide von dem Evangelisten Billy Humbar aus dem Süden gesprochen. Wenn sie diese über einen Zeitraum von mehreren Wochen hinweg in Johnnys Krankenzimmer abspielen ließ, würde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein wunderbarer Heilungsprozess die Folge sein, wie es in der Broschüre hieß. Als zusätzlichen Segen gäbe es, aber nicht für lange, ein handsigniertes Bild von Billy Humbar höchstpersönlich. Herb musste immer häufiger einschreiten, während ihre Begeisterung für diesen pseudoreligiösen Humbug wuchs. Manchmal zerriss er heimlich ihre Schecks und glich die Summen im Scheckbuch wieder an. Aber wenn ein Angebot auf Bargeld und nichts anderem bestand, musste er einfach eingreifen. Vera wandte sich von ihm ab und betrachtete ihn mit zunehmendem Misstrauen als Sünder und Ungläubigen. Sarah Bracknell gab tagsüber Unterricht. Ihre Nachmittage und Abende verliefen jetzt nicht viel anders als damals nach ihrem Bruch mit Dan. Sie lebte in einer Art Limbo und wartete darauf, dass etwas geschehen würde. In Paris wurden die Friedensverhandlungen vertagt, Nixon hatte trotz steigender Proteste im In- und Ausland die Fortsetzung der Bombardierung von Hanoi befohlen. Anlässlich einer Pressekonferenz legte er Bilder vor, die eindeutig bewiesen, dass amerikanische Flugzeuge ganz sicher keine nordvietnamesischen Krankenhäuser bombardierten. Aber er flog überall mit einem Armeehubschrauber hin. Die Ermittlungen im Fall von Vergewaltigung und Ermordung einer Kellnerin aus Castle Rock waren festgefahren, nachdem man einen vorübergehend verhafteten Schildermaler, der einmal 3 Jahre in der staatlichen Nervenheilanstalt Augusta verbracht hatte, wieder auf freien Fuß hatte setzen müssen, weil sich sein Alibi allen Erwartungen zum Trotz als hieb- und stichfest erwiesen hatte. Janis Joplin schrie den Blues, Paris verkündete im 2. Jahr hintereinander, dass die Röcke wieder länger werden würden, was aber nicht der Fall war. Sarah nahm all diese Dinge auf eine vage Weise wahr, wie Stimmen aus einem anderen Raum, wo eine unverständliche Party stattfand, die kein Ende zu nehmen schien. Der erste Schnee fiel, nur eine dünne Schicht, dann eine zweite. 10 Tage vor Weihnachten tobte ein Sturm, so dass die hiesigen Schulen einen Tag geschlossen wurden und sie zu Hause blieb und auf die allmählich zuschneiende Flag Street hinaussah. Ihre kurze Geschichte mit Johnny, sie konnte es nicht einmal rechtens eine Affäre nennen, gehörte nun einer anderen Jahreszeit an und sie konnte spüren, wie er ihr entglitt. Es war ein von Panik begleitetes Gefühl, als würde ein Teil von ihr ertrinken, tagelang ertrinken. Sie las eine Menge über Kopfverletzungen, Komas und Hirnverletzungen, nichts davon war sehr ermutigend. Sie fand heraus, dass es ein Mädchen aus einem Dorf in Maryland gab, das 6 Jahre im Koma gelegen hatte. Es gab einen jungen Mann aus Liverpool, England, der bei der Arbeit in den Docks von einem Haken eines Lastkrans getroffen worden war und 14 Jahre im Koma lag, bevor er verstarb. Nach und nach hatte dieser wackere Hafenarbeiter seine Verbindungen zur Welt abgeschnitten. Er war dahingesiecht, hatte Haarausfall bekommen, seine Sehnerven waren hinter den geschlossenen Lidern zu Haferschleim verdorben. Der Körper hatte sich allmählich in eine embryonale Haltung verkrümmt, da die Sehnen sich zusammenzogen. Er hatte die Zeit umgekehrt, war wieder zum Fötus geworden, schwamm im Fruchtwasser des Komas, während sein Gehirn verfiel. Eine nach seinem Tod durchgeführte Autopsie hatte ergeben, dass sich die Falten und Schlingen seines Gehirns geglättet hatten, bis die vorderen und präfrontalen Hirnlappen fast völlig konturlos gewesen waren. »Oh, Johnny, das ist einfach ungerecht«, dachte sie, während sie den Schneefall draußen betrachtete, welcher die Welt mit kaltem Weiß überzog und den verstrichenen Sommer und rot-goldenen Herbst begrub. »Es ist ungerecht. Sie sollten dich dorthin gehen lassen, wo immer man hingeht.« Alle 10 Tage bis 2 Wochen bekam sie einen Brief von Herb Smith. Vera hatte ihre Brieffreunde und er hatte seine. Er hatte eine große, krakelige Handschrift und schrieb mit einem altmodischen Füllfederhalter. »Uns geht es auch beiden gut. Wir warten darauf, was weiter geschehen wird, wie Sie zweifellos auch. Ja, ich habe auch viel gelesen und ich weiß, was Sie in Ihren Briefen gütiger und bedachterweise verschweigen, Sarah. Es sieht schlecht aus. Aber natürlich geben wir die Hoffnung nie auf. Ich glaube nicht so an Gott, wie Vera das tut, aber ich glaube auf meine Weise an ihn, und ich frage mich, weshalb er Johnny nicht gleich zu sich geholt hat, wenn es seine Absicht war. Gibt es einen Grund dafür? Ich denke, das weiß niemand. Wir können nur hoffen.« In einem anderen Brief: »Ich werde dieses Jahr die Weihnachtseinkäufe allein erledigen müssen, da Vera zu der Überzeugung gelangt ist, dass Weihnachtsgeschenke ein sündiger Brauch sind. Das meine ich damit, wenn ich schreibe, dass es mit ihr schlimmer wird. Für sie war es immer ein heiliger Tag, nicht nur ein Feiertag, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und wenn sie diese Zeilen lesen würde, würde sie mich wahrscheinlich erschießen. Sie hat immer gesagt, dass sie ihn als Geburtstag von Jesus Christus ansehen würde, nicht als den des heiligen Nikolaus. Aber bisher haben ihr die Einkäufe noch nie etwas ausgemacht. Sie haben mir sogar gefallen. Inzwischen sieht es so aus, als könnte sie nur noch dagegen anwettern. Viele dieser seltsamen Vorstellungen bekommt sie von diesen Leuten, mit denen sie sich ständig schreibt. Herrje, ich wünschte, sie würde endlich damit aufhören und wieder normal werden. Aber sonst geht es uns beiden ausgezeichnet. Herb.« Und eine Weihnachtskarte, über der sie ein wenig weinte. viele liebe Grüße von uns für die Feiertage. Und wenn Sie Weihnachten mit ein paar alten Mummelgreisen verbringen möchten, das Gästezimmer steht bereit. Vera und mir geht es gut. Ich hoffe, das nächste Jahr wird für uns alle besser werden und glaube fest daran, dass es so sein wird. Herb und Vera. Sie verbrachte die Weihnachtsferien aber nicht in Pownall, teilweise deshalb, weil Veras Rückzug in ihre eigene Welt, ihren Rückzug konnte man ziemlich deutlich zwischen den Zeilen von Herbs Briefen herauslesen, andauerte. Teilweise auch, weil ihr das gemeinsame Band zwischen ihnen mittlerweile so seltsam und fern erschien. Die reglose Gestalt in dem Krankenhausbett in Bangor hatte sie einst in Großaufnahme vor sich gesehen, aber jetzt schien sie ihn immer durch die falsche Seite des Teleskops der Erinnerung zu betrachten. Er war wie der Ballonfahrer, fern und weit. Daher schien es ihr das Beste zu sein, Distanz zu wahren. Vielleicht spürte auch Herb das. Nachdem aus 1970 schließlich 1971 geworden war, wurden seine Briefe seltener. In einem schrieb er ihr recht deutlich, dass es Zeit für sie wurde, ihr eigenes Leben weiterzuleben, und er schloss damit, dass er bezweifelte, ein Mädchen wie sie würde Mühe haben, sich zu verabreden. Aber sie hatte keine Verabredung und wollte auch keine. Gene Sadatsky, der Mathematiklehrer, der sie einst zu einem Abend eingeladen hatte, der mindestens 1000 Jahre lang gewesen zu sein schien, hatte sie kurz nach Johnnys Unfall einzuladen begonnen, und er war ein Mann, der sich nur schwer entmutigen ließ, aber sie glaubte, dass er allmählich begriff. Das freilich hätte schon viel früher kommen sollen. Gelegentlich wollten auch andere Männer mit ihr ausgehen, und einer von ihnen, ein Jurastudent namens Walter Hazlitt, gefiel ihr sogar recht gut. Sie lernte ihn beim Neujahrsfest von Anne Strafford kennen. Sie hatte nur kurz vorbeischauen wollen, aber dann war sie doch ziemlich lange geblieben und hatte sich vornehmlich mit Hazlitt unterhalten. Es war ihr überraschend schwer gefallen, Nein zu sagen, aber sie hatte es schließlich doch getan, denn sie wusste nur zu genau, weshalb er sie faszinierte. Walt Hazlitt war ein großer Mann mit einem widerspenstigen braunen Haarschopf und einem schiefen, halb zynischen Lächeln, und er erinnerte sie außerordentlich an Johnny. Das war keine Basis, auf der man sich für einen Mann interessieren konnte. Anfang Februar wurde sie von dem Mechaniker eingeladen, der in der Chevron-Tankstelle von Cleves Mills an ihrem Auto arbeitete. Wieder hätte sie beinahe Ja gesagt, überlegte es sich dann aber anders. Der Mann hieß Arnie Tremond. Er war groß, hatte olivfarbene Haut und war auf eine lächelnde, raubtierhafte Weise hübsch. Er erinnerte sie ein wenig an James Brolin, die zweite Geige in der Dr. Welby-Fernsehsendung, und noch stärker an einen Delta Tau Delta namens Dan. Besser warten. Warten und sehen, ob sich etwas tut. Aber es tat sich nichts. In jenem Sommer des Jahres 1971 saß Greg Stilson, 16 Jahre älter und klüger als der Bibelverkäufer, der auf einem verlassenen Hof in Iowa einen Hund totgetreten hatte, im Hinterzimmer seines neu gegründeten Versicherungs- und Maklerbüros in Ridgway, New Hampshire. In den dazwischenliegenden Jahren war er nicht sehr gealtert. Er hatte ein Netz von Fältchen um die Augen und sein Haar war länger, aber immer noch konservativ frisiert. Er war ein großer Mann und sein Bürostuhl ächzte unter ihm, wenn er sich bewegte. Er rauchte eine Pall Mall-Zigarette und sah den Mann an, der sich gemütlich im Sessel gegenüberräkelte. Greg betrachtete diesen Mann etwa so, wie ein Zoologe sich eine neue, interessante Tierart anschauen würde. »Sehen Sie etwas Grünes?«, fragte Sonny Alleyman. Alleyman war 1,90 Meter groß. Er trug eine alte, speckige Jeansjacke, von der die Ärmel und Knöpfe abgeschnitten waren. Darunter war kein Hemd. Auf der nackten Brust baumelte ein eisernes Kreuz aus der Nazizeit, schwarz in weißem Chrom. Die Schnalle des Gürtels unterhalb des beachtlichen Bierbauches war ein großer, elfenbeinerner Totenkopf. Unter den abgerissenen Aufschlägen der Jeans ragten die schnallenverzierten Spitzen von Desert Driver Boots hervor. Das wirre Haar war schulterlang und glänzte von fettigem Schweiß und Motorenöl. An einem Ohrläppchen baumelte ein Hakenkreuzohrring, ebenfalls schwarz in Chrom. Auf einem stumpfen, dicken Finger drehte er einen grau-grünen Stahlhelm. Auf den Rücken seiner Jacke war ein lüstern grinsender Teufel mit gespaltener Zunge gestickt. Über dem Teufel stand »The Devil's Dozen«, darunter »Sonny Alleyman, Press«. »Nein«, sagte Greg Stilson. »Ich sehe nichts Grünes, aber ich sehe jemanden, der verdächtig nach einem wandelnden Arschloch aussieht.« Alleyman zuckte zusammen, doch dann entspannte er sich und lachte los. Trotz des Schmutzes, des fast greifbaren Körpergeruchs und seiner Nazi-Ausstattung waren seine dunkelgrünen Augen intelligent und nicht ohne eine Spur Humor. »Stufen Sie mich getrost bei den Hunden oder noch tiefer ein, Mann«, sagte er, »ist mir früher schon passiert, Sie haben das Sagen.« »Ah, das erkennen Sie also an, ja?« »Sicher. Ich habe meine Leute in den Hamptons zurückgelassen und bin allein hierher gekommen. Alles auf meine Kappe.« Er lächelte. »Aber sollten wir Sie jemals in einer ähnlichen Position erwischen, dann hoffen Sie lieber schon jetzt, dass Ihre Nieren Kampfstiefel ertragen werden.« »Darauf werde ich es ankommen lassen«, sagte Greg. Er musterte Alleyman eingehend. Sie waren beide große Männer. Greg schätzte, dass Alleyman gut 40 Pfund schwerer war, aber vieles davon waren Biermuskeln. »Ich könnte mit Ihnen fertig werden, Sonny.« Alleyman verzog das Gesicht wieder zu einem gutmütigen Grinsen. »Ah, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber so läuft das nicht, Mann. Die gute amerikanische John Wayne Marshall.« Er beugte sich nach vorne, als wollte er ein großes Geheimnis preisgeben. »Ich persönlich. Also wenn ich ein Stück von Mutters Apfelkuchen bekomme, da mache ich mir einen Spaß daraus, darauf zu scheißen.« »Übler Ausdrucksweise, Sonny«, sagte Greg milde. »Was wollen Sie von mir?« fragte Sonny. »Warum kommen Sie nicht zur Sache? Sie verpassen Ihre JC-Versammlung.« »Nein«, sagte Greg immer noch ernst, »die JCs treffen sich Dienstagabend, wir haben alle Zeit der Welt.« Alleyman gab einen missfälligen Pfeifton von sich. »Eigentlich habe ich gedacht«, fuhr Greg fort, »dass Sie etwas von mir wollen.« Er zog eine Schublade seines Schreibtischs heraus und entnahm ihr drei Plastikbeutel, die Marihuana enthielten. In das Gras waren eine Anzahl von Gelkapseln gemischt. »Das wurde in Ihrem Schlafsack gefunden«, sagte Greg. »Hässlich, hässlich, Sonny. Böser Junge. Gehen Sie nicht über los, ziehen Sie nicht $200 ein, gehen Sie direkt ins Staatsgefängnis von New Hampshire.« »Sie hatten keinen Durchsuchungsbefehl«, sagte Alleyman. »Selbst ein Kindskopf von Anwalt könnte mich frei bekommen, und das wissen Sie auch.« »Ich weiß nichts dergleichen«, sagte Greg Stilson. Er lehnte sich auf seinem Drehstuhl zurück und legte seine Latschen, die er jenseits der Staatsgrenze bei L.L. Bow in Maine gekauft hatte, auf den Schreibtisch. »Ich bin ein großes Tier in dieser Stadt, Sonny. Vor ein paar Jahren kam ich praktisch mit leeren Händen nach New Hampshire, aber heute habe ich hier ein gutes Unternehmen. Ich habe dem Stadtrat geholfen, zwei Probleme zu lösen, unter anderem auch, was man am besten mit Jugendlichen machen soll, die von der Polizei mit Drogen geschnappt werden. Oh, ich meine, nicht so schlechte Kerle wie Sie, Sonny. Mit Herumtreibern wie Ihnen wissen wir fertig zu werden, wenn wir Sie mit einem netten Schatzkästchen wie dem erwischen, das hier auf meinem Schreibtisch liegt. Ich meine die netten Jungs aus unserer Stadt.« »Sehen Sie, Ihnen will eigentlich niemand etwas tun. Das habe ich den Verantwortlichen klargemacht. Statt diese jungen Leute ins Gefängnis zu schicken, lasst sie bei gemeinnützigen Projekten arbeiten, habe ich der Stadtverwaltung geraten. Funktioniert gut. Der größte Dealer der Tri-Town-Area ist jetzt Trainer und Pfadfinder. Und das macht er wirklich gut.« Alleyman blickte gelangweilt rein. Greg nahm plötzlich die Füße vom Schreibtisch, stellte sie krachend auf den Fußboden, schnappte sich eine Vase mit dem UNH-Abzeichen auf der Seite und warf sie dicht an Sonny Alleymans Nase vorbei. Sie flog Zentimeter an seiner Nase vorbei, wirbelte durch das Zimmer und zerbarst splitternd an einem Aktenschrank in der Ecke. Jetzt sah Elliman zum ersten Mal erschrocken drein, und einen Augenblick nur war das Gesicht dieses älteren, klügeren Greg Stilson wieder das Gesicht des jüngeren Mannes, des Hundetöters. »Sie werden anhören, was ich Ihnen sage«, sagte er leise. »Denn wir werden uns jetzt über Ihre Laufbahn in den kommenden 10 Jahren oder so unterhalten. Und wenn Sie kein Interesse daran haben, dass diese Laufbahn so aussieht, dass Sie leb, frei oder stirb auf Nummernschilder stanzen, dann sollten Sie mir wirklich gut zuhören, Sonny. Sie werden so tun, als sei dies Ihr erster Schultag, Sonny. Sie werden dafür sorgen, dass Sie alles gleich beim ersten Mal kapieren, Sonny.« Elliman betrachtete die Scherben der Vase, dann Stilson. Seine bisherige unbehagliche Ruhe wich aufrichtigem Interesse. Er war schon ziemlich lange an nichts mehr besonders interessiert gewesen, er hatte sich nur aus Langeweile dem Alkohol zugewandt, er war aus Langeweile allein hierher gekommen. Und als dieser große Bursche ihn an den Straßenrand gewinkt hatte, mit Hilfe eines Blaulichts am Armaturenbrett seines Kombis, hatte Sonny Elliman angenommen, er würde es wieder mit einem kleinstädtischen Polizistentölpel zu tun haben, der sein Territorium beschützte und den bösen Motorradfahrer mit seiner aufgemotzten Harley-Davidson vertreiben wollte. Aber dieser Bursche war anders. Er ist verrückt, wurde Sonny klar, und diese Entdeckung bereitete ihm Entzücken. Er hat 2 öffentliche Belobigungen an der Wand hängen, Bilder, auf denen er sich mit den Rotariern und den Lions unterhält, und er ist Vizepräsident der JCs in dieser beschissenen Kleinstadt, und im nächsten Jahr wird er der Präsident sein, und er ist so verrückt wie eine verdammte Bettwanze. »Okay«, sagte er, »Sie haben meine ungeteilte Aufmerksamkeit.« »Ich hatte eine recht bunte Karriere, könnte man sagen«, sagte Greg. »Ich bin oben, aber auch unten gewesen. Ich hatte ein paar Differenzen mit dem Gesetz. Ich will damit sagen, Sonny, dass ich keinerlei Vorurteile gegen Sie hege, jedenfalls nicht so wie die anderen. Sie alle haben im Union Leader gelesen, was Sie und Ihre Rockerfreunde in diesem Sommer drüben in den Hamptons gemacht haben, und Sie würden Sie am liebsten mit einer rostigen Gillette-Rasierklinge kastrieren.« »Das waren doch gar nicht die Devil's Dozen«, sagte Sonny. »Wir sind nur von New York hierher gekommen, um uns am Strand zu amüsieren, Mann. Wir machen Urlaub. Nicht wir nehmen diese Bumskneipen auseinander. Eine Bande Hells Angels reißt euch den Arsch auf und eine Rotte Black Riders aus New Jersey. Aber wissen Sie, wer es vor allem tut? Eine Bande von College Kids.« Sonny schürzte die Lippen. »Ah, aber das schreiben die Zeitungen nicht gern, was? Sie schieben es lieber uns in die Schuhe statt Susie und Jim.« »Sie sind viel auffallender«, sagte Greg sanft, »und William Lowe beim Union Leader kann Motorradbanden nicht leiden.« »Dieser glatzköpfige Scheißkerl«, murmelte Sonny. Greg öffnete eine Schublade und holte einen Flachmann Leaders Bourbon heraus. »Darauf werde ich trinken«, sagte er. Er brach das Siegel und leerte den halben Inhalt der Flasche mit einem Zug. Die Augen tränten ihm, er stieß prustend den Atem aus und reichte die Flasche über den Schreibtisch. »Sie auch?« Sonny gab ihr den Rest. Wohlige Wärme breitete sich von seinem Bauch bis in den Hals hinauf aus. »Erleuchten Sie mich, Mann«, keuchte er. Greg warf den Kopf zurück und lachte. »Ach, wir werden gut miteinander auskommen, Sonny. Ich habe das Gefühl, wir werden gut miteinander auskommen.« »Was wollen Sie?« fragte Sonny, der die leere Flasche noch in der Hand hatte. »Nichts. Im Moment nicht. Aber ich habe das Gefühl...« Gregs Augen nahmen einen abwesenden, fast verwunderten Ausdruck an. »Ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass ich in Ridgeway ein großes Tier bin. Ich werde bei der nächsten Bürgermeisterwahl kandidieren und ich werde gewinnen. Aber das ist erst der Anfang«, platzte Sonny heraus. »Auf jeden Fall ein Anfang.« Der verwunderte Ausdruck war immer noch vorhanden. Ich setze Dinge in Bewegung. Die Leute wissen das. Und ich bin gut bei allem, was ich mache. Ich habe das Gefühl, dass noch sehr viel vor mir liegt. Der Himmel ist die Grenze. Aber ich bin nicht ganz sicher, was ich meine. Verstehen Sie? Sonny zuckte nur mit den Schultern. Der verwunderte Ausdruck verblasste. Aber es gibt da eine Geschichte, Sonny. Eine Geschichte über eine Maus, die einem Löwen einen Dorn aus der Pfote zieht. Damit wollte sich die Maus dafür erkenntlich zeigen, dass der Löwe sie vor Jahren nicht gefressen hatte. Kennen Sie diese Geschichte? Vielleicht habe ich sie als Kind gehört. Greg nickte. Nun, es wird noch ein paar Jahre dauern, bis was immer es sein wird, Sonny. Er schob die Plastikbeutelchen über den Schreibtisch. Ich werde sie nicht fressen. Ich könnte es, wenn ich wollte, wissen Sie. Kein Kindskopf von einem Anwalt könnte sie davor bewahren. In dieser Stadt, mit den Unruhen in den Hamptons keine 20 Meilen entfernt, würde nicht einmal der abgefickte Clarence Darrow sie raushauen. Die guten Leute hier würden sie zu gerne hops gehen sehen. Elliman gab keine Antwort, aber im Stillen musste er Greg recht geben. Unter seinem Rauschgift befanden sich zwar keine starken Drogen, 2 braune Bomber waren das Stärkste, aber die Elternschaft der lieben Kinderchen Susie und Jim würde es bestimmt liebend gern sehen, wenn er mit kahlgeschorenem Kopf ein paar Jahre im Steinbruch von Portsmouth schuften müsste. »Ich werde sie nicht fressen, Sonny«, wiederholte Greg. »Ich hoffe, Sie erinnern sich noch in ein paar Jahren daran, wenn ich einmal einen Dorn in der Pfote habe oder Ihnen vielleicht einen Job anbiete. Werden Sie daran denken?« Dankbarkeit stand nicht in Sonny Ellimans begrenztem Katalog menschlicher Gefühle, aber Interesse und Neugier schon. Beides empfand er für diesen Mann namens Stilson. Diese Verrücktheit in seinen Augen deutete auf viele Dinge hin, aber Langeweile gehörte bestimmt nicht dazu. »Wer weiß, wo wir alle in ein paar Jahren sein werden«, murmelte er. »Wir könnten alle tot sein.« »Na, vergessen Sie mich nur nicht. Mehr verlange ich nicht.« Sonny betrachtete nochmals die Scherben der Vase. »Ich werde Sie nicht vergessen«, sagte er. 1971 ging vorbei. Die Strandkrawalle in New Hampshire nahmen ein Ende, das Murren der Geschäftsleute am Strand wurde durch die steigenden positiven Bilanzen ihrer Konten zum Schweigen gebracht. Ein obskurer Bursche namens George McGovern erklärte sich komisch verfrüht zum Präsidentschaftskandidaten. Jeder, der die Politik verfolgte, wusste genau, dass der Kandidat der Demokratischen Partei für 1972 kein anderer als Edmund Muskie sein würde. Und viele waren der Überzeugung, dass es ihm vielleicht gelingen konnte, den Troll von San Clemente von den Beinen zu reißen und auf der Matte festzunageln. Anfang Juni, kurz vor den Sommerferien, traf Sarah den jungen Jurastudenten wieder. Sie begegneten sich zufällig in Days Haushaltswarenladen, wo sie einen Toaster kaufte und er ein Geschenk für seine Eltern zum Hochzeitstag suchte. Er lud sie zu einem Kinobesuch ein, in der Stadt wurde Dirty Harry gezeigt, der neueste Film mit Clint Eastwood. Sarah willigte ein, die beiden unterhielten sich gut. Walter Hazlitt hatte sich inzwischen einen Bart wachsen lassen und er erinnerte sie nicht mehr so sehr an Johnny. Es fiel ihr in letzter Zeit überhaupt schwer, sich daran zu erinnern, wie Johnny aussah. Sein Gesicht wurde nur in ihren Träumen deutlicher. Träume, in denen er vor dem Glücksrad stand und zusah, wie es sich drehte. Wobei sein Gesicht kalt war und seine blauen Augen jenen verwirrenden und ein wenig furchteinflößenden, dunkelvioletten Ton annahmen. Er betrachtete das Glücksrad, als wäre es sein eigenes Privatspiel. Sie und Walt verabredeten sich häufiger. Man kam gut mit ihm zurecht. Er stellte keinerlei Forderungen, wenn doch, dann waren sie von so behutsamer Art, dass es gar nicht auffiel. Im Oktober fragte er sie, ob er ihr einen kleinen Diamanten kaufen durfte. Sarah fragte, ob sie das Wochenende über Bedenkzeit haben konnte. An diesem Samstagabend war sie ins Eastern Maine Medical Center gegangen, hatte sich an der Rezeption einen rot umrandeten Sonderausweis geben lassen und war zur Intensivstation gegangen. Sie saß eine Stunde neben Johnnys Bett. Draußen heulte der Herbstwind im Dunkeln, kündete von Kälte, kündete von Schnee, kündete von der Jahreszeit des Todes. Noch 16 Tage, dann war's ein Jahr her seit dem Rummelplatz, dem Glücksrad und dem Frontalzusammenstoß am Borg. Sie saß da, lauschte dem Wind und sah Johnny an. Die Verbände waren entfernt worden, die Narbe auf der Stirn begann 2 Zentimeter über der rechten Braue und verlief zickzackförmig bis zum Haaransatz. Sein Haar war weiß geworden, was sie an den aus der Literatur bekannten Detektiv vom 87. Revier denken ließ, Cotton Horse, so hieß er. Sarah hatte nicht den Eindruck, als zeige er Verfallserscheinungen, abgesehen von dem zwangsläufigen Gewichtsverlust. Er war einfach ein fest schlafender junger Mann, den sie kaum kannte. Sie beugte sich über ihn und küsste ihn sanft auf den Mund, als könnte sie das alte Märchen umkehren und ihn durch ihren Kuss wecken, aber Johnny schlief weiter. Sie ging, kehrte in ihr Apartment in Wheezy zurück, legte sich aufs Bett und weinte, während der Wind durch die dunkle Welt dort draußen wanderte und seine Ladung gelber und roter Blätter vor sich her wehte. Am Montag sagte sie Walt, wenn er ihr wirklich einen Diamanten kaufen wollte, einen kleinen, wohlgemerkt, wäre sie glücklich und stolz, ihn zu tragen. Das war Sarah Bracknells 1971. Anfang 1972 brach Edmund Muskie während einer ergreifenden Rede vor dem Büro des Mannes, den Sonny Elliman als glatzköpfigen Scheißkerl bezeichnet hatte, in Tränen aus. George McGovern gewann die Vorwahlen und Loeb verkündete schadenfroh in seiner Zeitung, dass die Leute von New Hampshire keine Heulsusen mochten. Im Juli wurde George McGovern nominiert. Im selben Monat wurde Sarah Bracknell zu Sarah Hazlitt. Sie und Walt heirateten in der Methodistenkirche von Bangor. Weniger als 2 Meilen entfernt schlief Johnny Smith weiter. Der Gedanke an ihn kam Sarah plötzlich und auf schreckliche Weise, als Walt sie vor den lieben Hochzeitsgästen küsste. »Johnny«, dachte sie und sah ihn so, wie sie ihn gesehen hatte, als das Licht anging, halb Jekyll und halb höhnischer Hyde. Einen Augenblick erstarrte sie in Walts Armen, dann war's vorbei. Erinnerung, Vision, was immer es gewesen war, es war vorbei. Nach längerem Nachdenken und einer Diskussion mit Walt hatte Sarah auch Johnnys Eltern zur Hochzeit eingeladen. Herb war allein gekommen, beim Empfang hatte Sarah sich nach Vera erkundigt. Er hatte sich umgesehen und davon überzeugt, dass sie beide einen Augenblick allein waren, hatte rasch den Rest von seinem Scotch mit Soda gekippt. Er war in den letzten 18 Monaten um 5 Jahre gealtert, dachte sie, sein Haar war spärlich geworden, die Falten in seinem Gesicht waren tiefer. Er trug auf die sorgsame und bewusste Weise von Leuten, die sie gerade bekommen haben, eine Brille, und seine Augen hinter den schwachen Gläsern waren wachsam und verletzt. »Nein, eigentlich nicht, Sarah. Um die Wahrheit zu sagen, sie ist oben in Vermont, auf einer Farm. Dort wartet sie auf das Ende der Welt.« »Was?« Herb erzählte ihr, dass Vera vor etwa 6 Monaten damit begonnen hatte, mit einer Gruppe von etwa 10 Leuten zu korrespondieren, die sich »Amerikanische Gesellschaft der letzten Tage« nannte. Die Gruppe wurde von Mr. und Mrs. Harry L. Stonkers aus Racine, Wisconsin, angeführt. Mr. und Mrs. Stonkers behaupteten, während eines Campingausflugs von einer fliegenden Untertasse aufgenommen worden zu sein. Man hatte sie in den Himmel gebracht, der sich aber nicht in der Konstellation des Orion befand, sondern auf einem erdähnlichen Planeten, der Arcturus umkreiste. Dort waren sie in eine Gesellschaft von Engeln aufgenommen worden und hatten das Paradies gesehen. Man hatte die Stonkers informiert, dass die letzten Tage kurz bevorstünden. Man hatte ihnen die Gabe der Telepathie verliehen und sie wieder zur Erde zurückgeschickt, um ein paar getreue Gläubige zusammenzubringen für den ersten Transporter zum Himmel. Und so hatten sich die 10 zusammengetan, eine Farm nördlich von St. Johnsbury gekauft und sich vor etwa 7 Wochen dort niedergelassen, um auf die Ankunft der fliegenden Untertasse zu warten, die kommen und sie mitnehmen sollte. »Hört sich an wie...« begann Sarah, aber dann hielt sie den Mund. »Ich weiß, wie sich das anhört«, sagte Herb. »Es hört sich verrückt an. Sie haben $9,000 für eine Farm bezahlt, die nur aus einem verfallenen Haus und 8 Hektar Ödland besteht. Veras Anteil betrug $700, mehr konnte sie nicht auftreiben. Ich konnte sie nicht daran hindern, höchstens durch Entmündigung.« Er machte eine Pause, dann lächelte er. »Aber das ist kein Gesprächsthema bei Ihrer Hochzeitsparty, Sarah. Sie und Ihr Mann werden von allem das Beste haben, ich weiß es.« Sarah lächelte, so gut sie eben konnte. »Danke, Herb. Werden Sie, ich meine, glauben Sie, dass sie zurückkommen wird? Oh ja, wenn die Welt bis zum Winter nicht untergeht, wird sie zurückkommen.« »Oh, ich wünsche Ihnen das Allerbeste«, sagte sie und umarmte ihn. Die Farm in Vermont hatte keine Heizung, und als die fliegende Untertasse im Oktober noch immer nicht eingetroffen war, kam Vera heim. Die Untertasse war nicht gekommen, sagte sie, weil sie noch nicht vollkommen waren und die Sünden ihres Lebens noch nicht abgeschüttelt hatten, aber Vera war sehr gehobener Stimmung. Sie hatte im Traum ein Zeichen bekommen. Es war ihr nicht vorherbestimmt, die Erde mit einer fliegenden Untertasse zu verlassen. Sie war mehr und mehr davon überzeugt, dass sie gebraucht wurde, um ihren Jungen zu leiten, um ihm zu helfen, wenn er aus seiner Trance erwachte. Herb nahm sie wieder auf, liebte sie so gut er konnte, und das Leben ging weiter. Johnny lag nun schon seit 2 Jahren im Koma. Nixon wurde wiedergewählt, die amerikanischen Jungs begannen, aus Vietnam zurückzukehren, Walter Hazlitt fiel beim Jura-Examen durch und wurde eingeladen, es später noch einmal zu versuchen. Sarah Hazlitt unterrichtete an der Schule, während er für die Prüfungen lernte. Die Schüler, die alberne, schlaksige Erstklässler gewesen waren, als sie zu unterrichten begonnen hatte, waren jetzt Junioren. Aus flachbrüstigen Mädchen waren Mädchen mit Busen geworden, die kleinen Jungs, die sich auf dem Weg zum Schulhaus verirrt hatten, spielten jetzt Basketball. Der 2. arabisch-israelische Krieg kam und ging, die Ölkrise kam und ging, schmerzhaft hohe Benzinpreise kamen und gingen nicht mehr. Vera Smith kam zu der Überzeugung, dass Christus am Südpol von unter der Erde zurückkehren würde. Diese Geheiminformation stammte aus einer neuen Broschüre, 17 Seiten, Preis $4,50, mit dem Titel »Gottes tropischer Untergrund«. Die verblüffende Hypothese des Verfassers war, dass sich der Himmel eigentlich direkt unter unseren Füßen befand und der einfachste Zugangspunkt am Südpol lag. Ein Kapitel der Broschüre lautete »Außersinnliche Wahrnehmungen der Südpolforscher«. Herb wies sie darauf hin, dass sie noch vor weniger als einem Jahr davon überzeugt gewesen war, der Himmel läge irgendwo dort draußen, wahrscheinlich beim Arcturus. »Das hätte ich noch eher glauben können als diese verrückte Südpolgeschichte«, sagte er. »Immerhin steht in der Bibel, dass der Himmel oben ist. Dieses tropische Paradies unter der Erde soll wohl...« »Hör auf«, sagte sie scharf, und ihre Lippen waren zu dünnen weißen Linien zusammengepresst. »Du musst nicht verspotten, was du nicht verstehst.« »Ich habe nicht gespottet, Vera«, sagte er leise. »Gott weiß, warum der Ungläubige spottet und der Heide wütet«, sagte sie. Dieses leere Licht leuchtete in ihren Augen. Sie saßen am Küchentisch, Herb hatte das J-förmige Stück einer Wasserleitung vor sich, Vera einen Stapel National Geographic, in den sie nach Bildern und Artikeln über den Südpol gesucht hatte. Draußen fegten rastlose Wolken von Westen nach Osten, Blätter regneten von den Bäumen. Es war wieder Anfang Oktober, und Oktober schien immer ihr schlimmster Monat zu sein. Es war der Monat, da das leere Leuchten häufiger in ihren Augen war und länger dort blieb. Und immer im Oktober kreisten seine verräterischen Gedanken darum, sie beide zu verlassen. Seine irrenhausreife Frau und seinen schlafenden Sohn, der nach jeder praktischen Definition wahrscheinlich bereits tot war. Gerade im Augenblick hatte er das J-förmige Stück in den Händen gedreht und zum Fenster hinausgesehen, den rastlosen Himmel betrachtet und gedacht, ich könnte zusammenpacken, einfach meine Sachen auf den Lieferwagen werfen und losfahren. Vielleicht Florida, Nebraska, Kalifornien. Ein guter Zimmermann kann überall Geld verdienen, einfach einsteigen und wegfahren. Aber er wusste, dass er es nicht tun würde. Es war nur so, dass Oktober der Monat war, in dem er ans Fortgehen dachte, so wie er Veras Monat zu sein schien, in dem sie unweigerlich einen neuen heißen Draht zu Jesus Christus und der letztendlichen Erlösung des einzigen Kindes, welches ihre unterdurchschnittliche Gebärmutter hervorbringen konnte, finden konnte. Er griff über den Tisch und nahm ihre Hand, die dünn und schrecklich knochig war, die Hand einer alten Frau. Sie sah überrascht auf. »Ich liebe dich sehr, Vera«, sagte er. Sie lächelte ihn an, und einen Augenblick ähnelte sie wieder dem Mädchen, um das er geworben und das er für sich erobert hatte, das Mädchen, das ihn in der Hochzeitsnacht mit einer Haarbürste gestreichelt hatte. Es war ein sanftes Lächeln, ihre Augen waren kurze Zeit klar und gütig und liebevoll. Draußen kam die Sonne hinter einer dicken Wolke hervor, tauchte hinter eine andere und kam erneut hervor. Große Schatten wanderten über die Felder. »Das weiß ich, Herbert. Ich liebe dich auch.« Er legte auch die andere Hand über ihre und umklammerte sie. »Vera«, sagte er. »Ja?« Ihre Augen waren so klar, plötzlich war sie bei ihm, wirklich bei ihm, und nun wurde ihm schmerzlich bewusst, wie sehr sie sich in den vergangenen 3 Jahren auseinandergelebt hatten. Vera, wenn er nie wieder aufwacht, Gott verhüte es, aber wenn er nie, wir haben immer noch uns, nicht? Ich meine... Sie entriss ihm ihre Hand, seine beiden Hände, die sie gehalten hatten, klatschten leise zusammen. »Sag das niemals! Sag niemals, dass unser Johnny nicht mehr aufwachen wird!« »Ich wollte doch nur sagen, dass wir selbstverständlich wird er aufwachen«, sagte sie und sah zum Fenster hinaus über das Feld, wo die Schatten immer noch dahin wanderten. »Das ist Gottes Plan für ihn. Oh ja. Glaubst du, das wüsste ich nicht? Ich weiß es, glaub mir. Gott hat große Dinge mit meinem Johnny vor. Ich habe ihn in meinem Herzen gehört.« »Ja, Vera«, sagte er, »schon gut.« Ihre Finger tasteten nach den National Geographics, fanden sie und blätterten erneut. »Ich weiß es«, sagte sie mit kindisch beharrender Stimme. »Schon gut«, sagte Herb leise. Sie blickte in ihre Zeitschriften, Herb stützte das Kinn auf die Handflächen und betrachtete Sonnenschein und Schatten draußen und dachte darüber nach, wie bald der Winter auf den trügerischen goldenen Oktober folgte. Er wünschte sich, Johnny würde sterben. Er hatte den Jungen vom ersten Augenblick an geliebt. Er hatte sein verwundertes kleines Gesicht gesehen, als er einen Laubfrosch zur Wiege des Jungen brachte und ihn ihm in die Händchen gab. Er hatte Johnny Angeln und Schlittschuhlaufen und Schießen beigebracht. Er hatte die ganze Nacht bei ihm gesessen, als er 1951 die schreckliche Grippe gehabt hatte und seine Temperatur auf gefährliche 40,2 Grad gestiegen war. Er hatte seine Tränen in den Händen verborgen, als Johnny als Klassenbester abgeschnitten und seine Rede ohne einen Fehler aus dem Gedächtnis gehalten hatte. So viele Erinnerungen an ihn, wie er ihm das Fahren beigebracht hatte, wie sie am Bug der Bolero standen, als sie eines Jahres in Nova Scotia Ferien machten, Johnny 8 Jahre alt, lachend und aufgeregt wegen der schlingernden Bewegungen des Boots, wie er ihm bei den Hausaufgaben half, wie er ihm half, ein Baumhaus zu bauen, wie er ihm beigebracht hatte, den Silberkompass zu benutzen, als er bei den Pfadfindern gewesen war. All diese Erinnerungen waren ohne chronologische Folge zusammengewürfelt. Johnny war der rote Faden, der sich hindurchzog. Johnny, der geflissentlich die Welt erforschte, die ihm letzten Endes so übel mitgespielt hatte. Und jetzt wünschte er sich, Johnny würde sterben. Oh, wie sehr er sich das wünschte. Dass er sterben würde, dass sein Herz aufhören würde zu schlagen, dass die letzten leisen Signale des EKGs aufhören würden, dass er einfach erlöschen würde, wie eine heruntergebrannte Kerze in einer Pfütze aus Wachs, dass er sterben und sie endlich befreien würde. Der Blitzableiter-Vertreter traf am frühen Nachmittag eines heißen Sommertages, weniger als eine Woche nach dem 4. Juli des Jahres 1973, in Cathy's Roadhouse in Somersworth, New Hampshire ein. Und irgendwo, nicht weit entfernt, warteten vielleicht Stürme nur darauf, in den warmen Fahrstuhlschächten sommerlicher Aufwinde geboren zu werden. Er war ein Mann mit großem Durst, den er bei Cathy's mit ein paar Bieren löschen wollte. Er war nicht gekommen, um ein Geschäft zu machen. Aber aus langer Gewohnheit warf er einen Blick auf das Dach des flachen, im Ranch-Stil erbauten Gebäudes, und der Anblick der ununterbrochenen Linie, die sich gegen den metallisch schimmernden Himmel abzeichnete, veranlasste ihn dann doch, nach der Jeanstasche mit Schnallenverschluss zu greifen, die sein Musterkoffer war. In Cathy's Roadhouse war es dunkel und kühl und bis auf die gedämpften Geräusche des Farbfernsehers an der Wand sehr still. Ein paar Stammgäste waren da, und der Besitzer stand hinter der Theke und sah mit seinen Gästen zusammen »As the World Turns« an. Der Blitzableiter-Vertreter ließ sich auf einen Barhocker nieder und legte seinen Musterkoffer auf den nächsten Hocker. Der Besitzer kam herüber. »Hi, Freund, was darf's denn sein?« »Ein Bad«, sagte der Vertreter, »und zapfen Sie sich auch eins, wenn Sie wollen?« »Na, das will ich immer«, sagte der Besitzer. Er schenkte 2 Gläser ein, nahm den Dollar des Vertreters und legte 3 10-Cent-Stücke als Wechselgeld zurück. »Bruce Carrick«, sagte er und streckte die Hand aus. Der Blitzableiter-Vertreter schüttelte sie. »Mein Name ist Dohey«, sagte er, »Andrew Dohey.« Er leerte sein Bierglas zur Hälfte. »Freut mich, Sie kennenzulernen«, sagte Carrick. Er brachte einer jungen Frau mit verkniffenem Gesicht einen Tequila Sunrise, dann kam er zu Dohey zurück. »Kommen Sie aus der Stadt?« »Ganz recht«, gestand Dohey, »Vertreter.« Er sah sich um. »Ist es hier immer so ruhig?« »Nein, an den Wochenenden herrscht lebhafter Betrieb, und das Geschäft geht auch während der Woche ganz gut. Wir verdienen unseren Zaster mit Privatpartys, wenn wir ihn verdienen. Ich nage zwar nicht gerade am Hungertuch, aber ich fahre auch keinen Cadillac.« Er zeigte mit dem Pistolenabzugsfinger auf Doheys Glas. »Nachfüllen?« »Ja, und eins für Sie, Mr. Carrick.« »Bruce«, er lachte, »Sie wollen mir sicher was verkaufen.« Als Carrick mit dem Bier zurückkam, sagte der Blitzableitervertreter, »Bin nur hereingekommen, um mir den Staub aus der Kehle zu spülen, nicht um etwas zu verkaufen, aber jetzt, wo Sie es erwähnen...« Er wuchtete mit geübtem Griff seinen Musterkoffer auf die Theke, drinnen klirrten Sachen. »Ah, jetzt kommt's«, sagte Carrick lachend. 2 Stammgäste, ein älterer Mann mit einer Warze auf dem rechten Augenlid und ein jüngerer Bursche in grauer Arbeitskluft, kamen herüber, um zu sehen, was Dohey zu verkaufen hatte. Die Frau mit dem verkniffenen Gesicht sah sich weiter »As the World Turns« an. Dohey nahm 3 Stangen heraus, eine lange mit einer Messingkugel an der Spitze, eine kürzere und eine mit Porzellanableitern. »Was zum Teufel«, sagte Carrick. »Blitzableiter«, sagte der alte Veteran und gackerte. »Er will diesen Schnapsladen vor dem Zorn Gottes bewahren, Brucey. Hör lieber gut zu, was er sagt.« Wieder lachte er, und der junge Mann in der grauen Arbeitskluft stimmte ein. Carricks Gesicht verdunkelte sich, und der Blitzableitervertreter wusste sofort, dass seine Chance, jetzt ein Geschäft zu machen, dahin war. Er war ein guter Verkäufer, gut genug, um zu wissen, dass sich dieses verquere Zusammentreffen von Leuten und Umständen manchmal ergab und jede Möglichkeit eines Verkaufs unmöglich machte, noch bevor er hatte anfangen können, seine Ware zu präsentieren. Er nahm es mit philosophischer Gelassenheit und begann seine Litanei dennoch, größtenteils aus Gewohnheit. Als ich aus dem Wagen ausstieg, habe ich zufällig gesehen, dass dieses prachtvolle Etablissement keinen Blitzableiter besitzt und dass es aus Holz gebaut ist. Ich kann für einen sehr geringen Preis und günstige Kreditsätze, sollten Sie gewünscht werden, die Garantie übernehmen, dass heute Nachmittag um 4 der Blitz in das Haus einschlägt, sagte der Mann in der grauen Kluft grinsend. Der alte Veteran gackerte. Mister, nichts für ungut, sagte Carrick, aber sehen Sie das? Er deutete auf einen Messingnagel in einem Holzbrett neben dem Fernseher, dicht bei dem glitzernden Flaschenregal. Das dort sind alles Rechnungen. Sie müssen am 15. dieses Monats bezahlt werden. Sie sind mit roter Tinte geschrieben. Und sehen Sie, wie viele Leute hier drin sitzen und trinken? Ich muss vorsichtig sein. »Ich muss genau das, was ich sage«, unterbrach Dohe ihn gewandt. »Sie müssen vorsichtig sein. Und der Kauf von 3 oder 4 Blitzableitern ist eine Vorsichtsmaßnahme. Sie haben ein florierendes Geschäft hier. Sie möchten doch nicht, dass es eines schönen Tages an einem Sommertag von einem Blitz vernichtet wird.« »Würde ihm nichts ausmachen«, sagte der alte Veteran. »Er würde die Versicherungssumme kassieren und nach Florida abhauen. Nicht wahr, Brucey?« Carrick sah den alten Mann missfällig an. »Nun, dann sprechen wir über Versicherungen«, gab der Blitzableitervertreter nach. Der Mann in der grauen Kluft hatte das Interesse verloren und war weggegangen. »Ihre Feuerversicherungsbeiträge werden geringer, alle Versicherungen sind pauschal bezahlt«, sagte Carrick tonlos. »Hören Sie, ich kann mir die Ausgabe einfach nicht leisten. Tut mir leid. Wenn Sie nächstes Jahr noch mal vorbeischauen wollen...« »Vielleicht werde ich das tun«, sagte der Blitzableitervertreter und gab auf. »Vielleicht schon.« Niemand glaubte daran, dass der Blitz bei ihm einschlagen würde, bis er tatsächlich einschlug. Das war ein ständiger Sachverhalt dieses Berufs. Man konnte einen Burschen wie diesen Carrick nicht zu der Einsicht bringen, dass es die billigste Feuerversicherung war, die er haben konnte. Aber Dohe war ein Philosoph. Immerhin hatte er die Wahrheit gesagt, als er gesagt hatte, er sei nur hereingekommen, um den Staub hinunterzuspülen. Um das zu beweisen und ebenso, dass es keinerlei Verstimmungen gab, bestellte er noch ein Bier, aber diesmal bot er Carrick keines an. Der alte Veteran setzte sich auf den Hocker neben ihm. »Vor etwa 10 Jahren wurde jemand draußen auf dem Golfplatz vom Blitz getroffen«, sagte er, »war scheißtot hinterher. Der Mann hätte einen Blitzableiter mitten auf dem Kopf brauchen können, habe ich recht?« Er gackerte und blies Dohe einen Schwall schalen Bieratems ins Gesicht. Dohe lächelte pflichtschuldig. »Alle Münzen in seinen Taschen waren zusammengeschweißt, habe ich jedenfalls gehört. Blitze sind eine komische Sache, ganz sicher. Ich erinnere mich noch...« »Eine komische Sache, wahrhaftig«, dachte Dohe, ließ die Worte des alten Mannes einfach über sich hinwegleiten und nickte instinktiv an den richtigen Stellen. »Eine komische Sache, in der Tat, weil es ihnen einerlei war, wen oder was sie trafen oder wann.« Er trank sein Bier leer und ging hinaus, wobei er seine Tasche voll Versicherungen gegen den Zorn Gottes, vielleicht die einzigen, die je erfunden worden waren, mit sich nahm. Die Hitze traf ihn wie ein Hammerschlag, dennoch verweilte er noch einen Augenblick auf dem weitgehend verlassenen Parkplatz und sah zu dem glatten, ununterbrochenen Dach hinauf. $19,95, $29,95 mit Keramik, und der Mann konnte es sich nicht leisten. Er hätte im ersten Jahr $70 bei seiner Pauschalversicherung sparen können, aber er konnte es sich nicht leisten. und man konnte ihn nicht davon überzeugen, solange diese Clowns dabei standen und dumme Sprüche klopften. Na, eines Tages wird es ihm vielleicht leid tun. Der Blitzableitervertreter stieg in seinen Buick, schaltete die Lüftung ein und fuhr weiter nach Westen, Richtung Concord und Berlin. Seinen Musterkoffer hatte er auf dem Rücksitz liegen, und so fuhr er den Stürmen voraus, die sich hinter ihm zusammenbrauen mochten. Im Frühjahr 1974 bestand Walt Hazlitt sein Examen. Er und Sarah gaben eine Party für seine Freunde, ihre Freunde und alle gemeinsamen Freunde, alles in allem mehr als 40 Leute. Das Bier floss wie Wasser, und nachdem es vorbei war, sagte Walt, sie könnten sich glücklich schätzen, dass sie nicht aus der Wohnung hinausgeworfen worden waren. Als die letzten Gäste hinausbegleitet wurden, um 3 Uhr morgens, lag Sarah bereits im Bett, als Walt zurückkam, abgesehen von ihren Schuhen und den Diamantohrringen, die er ihr mühsam zum Geburtstag zusammengespart hatte, war sie nackt. Sie schliefen nicht nur einmal, sondern 2-mal miteinander, bevor sie in einen erschöpften Schlummer verfielen, aus dem sie erst am anderen Nachmittag mit einem lähmenden Kater erwachten. Etwa 6 Wochen später stellte Sarah fest, dass sie schwanger war. Keiner der beiden zweifelte daran, dass die Empfängnis in der Nacht nach der großen Party stattgefunden hatte. In Washington wurde Richard Nixon langsam in eine Ecke gedrängt und verfing sich immer mehr in einer Schlinge aus Tonbändern. In Georgia begann ein Erdnussfarmer, Ex-Navy-Mann und augenblicklich Gouverneur namens James Earl Carter mit einer Anzahl enger Freunde darüber zu reden, für das Amt zu kandidieren, das Mr. Nixon sehr bald würde aufgeben müssen. Im Zimmer 619 vom Eastern Maine Medical Center schlief Johnny Smith noch immer. Er hatte angefangen, sich in eine embryonale Haltung zu krümmen. Dr. Straunz, der am Tag nach dem Unfall mit Herb und Vera und Sarah im Konferenzraum gesprochen hatte, war Ende 1973 an schweren Verbrennungen gestorben. Sein Haus war am Tag nach Weihnachten in Flammen aufgegangen. Nach Ansicht der Feuerwehr von Bangor war der Brand durch fehlerhafte Christbaumbeleuchtung verursacht worden. 2 neue Ärzte, Wysack und Brown, interessierten sich für Johnnys Fall. 4 Tage vor Nixons Rücktritt stürzte Herb Smith in die Baugrube eines Hauses, das er in Gray errichten wollte, fiel auf eine Schubkarre und brach sich ein Bein. Der Knochen wuchs nur sehr langsam wieder zusammen und heilte nie wieder richtig. Er hinkte, bei Regen begann er einen Stock zu nehmen. Vera betete für ihn und bestand darauf, dass er jeden Abend vor dem Schlafengehen ein Tuch umband, welches von Reverend Freddy Colsmore aus Bessemer, Alabama, persönlich gesegnet worden war. Der Preis für das gesegnete Colsmore-Tuch, wie Herb es nannte, hatte $35 betragen. Es besserte Herbs Zustand eindeutig nicht, dass er das wusste. Mitte Oktober, kurz nachdem Gerald Ford den Ex-Präsidenten begnadigt hatte, war Vera davon überzeugt, dass die Welt wieder einmal untergehen würde. Herb begriff es erst in allerletzter Minute, was seine Frau vorhatte. Sie hatte bereits alles in die Wege geleitet, alles Bargeld sowie die bescheidenen Ersparnisse, die sie seit Johnnys Unfall wieder angesammelt hatten, an die Endzeitgesellschaft Amerikas zu verschenken. Sie hatte sogar versucht, das Haus zum Verkauf anzubieten und ein Arrangement mit Goodwill getroffen, der in 2 Tagen einen Lastwagen schicken sollte, um die Möbel abzuholen. Herb fand das alles erst heraus, als der Immobilienmakler anrief und sich erkundigte, ob der mögliche Käufer sich das Haus einmal ansehen könnte. Da verlor er zum ersten Mal wirklich die Beherrschung gegenüber seiner Frau. »Was, um Jesus Christus willen, hast du dir dabei gedacht?« schrie er sie an, nachdem er den letzten Rest der unglaublichen Geschichte aus ihr herausgeholt hatte. Sie waren im Wohnzimmer. Er hatte soeben Goodwill angerufen und ihm mitgeteilt, dass sie vergessen konnten, einen Lastwagen zum Abholen der Möbel zu schicken. Draußen fielen monotone, graue Regenschauer. »Entweihe nicht den Namen deines Erlösers, Herbert. Du sollst...« »Halt den Mund, halt den Mund! Ich bin es leid, mir diesen Unsinn von dir anzuhören!« Sie sog erschrocken die Luft ein. Er hinkte zu ihr hinüber, sein Stock kontrapunktierte seinen Gang. Sie drückte sich noch ein wenig tiefer in ihren Sessel, dann blickte sie mit diesem seligen Märtyrerausdruck zu ihm empor, der den Wunsch in ihm auslöste, Gott verzeihe ihm, ihr die verfluchte Krücke auf den Schädel zu schlagen. »Du bist noch nicht so entrückt, dass du nicht mehr weißt, was du tust«, sagte er. »Diese Ausrede kannst du nicht für dich in Anspruch nehmen. Du handelst hinter meinem Rücken, Vera. Du, das habe ich nicht getan, das ist eine Lüge. Ich habe nichts dergleichen. Das hast du doch getan«, bellte er. »Jetzt hör mir gut zu, Vera. Hier ziehe ich einen Schlussstrich. Bete so viel du willst. Beten kostet nichts. Schreib so viele Briefe, wie du willst. Eine Briefmarke kostet immer noch nur 13 Cent. Wenn du dich in all diesen schmutzigen, beschissenen Lügen baden willst, die dir von diesen Jesus-Heuchlern aufgetischt werden, wenn du dir weiterhin selbst etwas vormachen möchtest, nur zu. Aber ich will nichts damit zu tun haben. Vergiss das nicht. Hast du mich verstanden? Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Hast du mich verstanden? »Du hältst mich für verrückt!« schrie sie ihn an, und ihr Gesicht verzog sich auf erschreckende Art und Weise. Sie brach in die bitteren, hässlichen Tränen einer völligen Niederlage aus. »Nein«, sagte er etwas ruhiger, »noch nicht. Aber vielleicht wird es höchste Zeit für ein offenes Gespräch, Vera. Und die Wahrheit ist, ich glaube, du wirst es, wenn du nicht bald damit aufhörst und der Wahrheit ins Auge siehst.« »Du wirst schon sehen«, sagte sie unter Tränen, »du wirst schon sehen. Gott kennt die Wahrheit, aber er wartet.« »Solange du nur weißt, dass er unsere Möbel nicht bekommen wird, während er wartet«, sagte Herb grimmig, »solange wir uns in diesem Punkt einig sind.« »Aber es ist Endzeit«, sagte sie ihm, »die Stunde der Apokalypse steht unmittelbar bevor.« »Na ja?« »Dafür und für 15 Cent kannst du dir eine Tasse Kaffee kaufen, Vera!« Draußen fiel der Regen ohne Unterlass. Es war das Jahr, in dem Herb 52, Vera 51 und Sarah 27 wurde. Johnny Smith lag seit 4 Jahren im Koma. Das Baby kam in der Halloween-Nacht. Sarahs Wehen dauerten 9 Stunden. Wenn nötig, gab man ihr eine milde Dosis Betäubungsmittel, und während der kritischen Phase fiel ihr ein, dass sie im selben Krankenhaus lag wie Johnny. Und sie schrie wieder und immer wieder seinen Namen. Anschließend konnte sie sich kaum noch daran erinnern, und Walt sagte sie nie etwas davon. Vielleicht, dachte sie, hatte sie's nur geträumt. Das Baby war ein Junge. Sie nannten ihn Dennis Edward Hazlitt. Er und seine Mutter kehrten 3 Tage später nach Hause zurück, und nach den Erntedankferien nahm Sarah den Unterricht wieder auf. Walt hatte, wie er glaubte, einen prima Job bei einer Anwaltskanzlei in Bangor gefunden, und wenn alles gut ging, sollte Sarah ihre Tätigkeit als Lehrerin im Juni 1975 aufgeben. Sie war allerdings nicht sicher, ob sie das wollte. Sie hatte Gefallen an ihrer Tätigkeit gefunden. Am ersten Tag des Jahres 1975 spielten 2 kleine Jungs namens Charlie Norton und Norm Lawson, beide aus Otisfield, Maine, auf Nortons Hinterhof. Sie machten eine Schneeballschlacht. Charlie war 8, Norm war 9. Da sie spürten, dass das Ende der Schneeballschlacht näher rückte, es war bald Essenszeit, griff Norm Charlie an und warf rasch hintereinander mehrere Schneebälle nach ihm. Charlie duckte sich lachend ab und wurde zunächst zum Rückzug gezwungen, dann machte er kehrt, lief davon und sprang über die niedrige Steinmauer, die den Norton-Hinterhof vom Wald trennte. Er lief über den Pfad, der nach Strimmer's Brook führte. Norm traf ihn noch einmal verdammt gut mit einem Schneeball am Hinterkopf, während er lief. Dann war Charlie plötzlich nicht mehr zu sehen. Norm übersprang ebenfalls die Mauer, blieb einen Augenblick stehen, sah in den verschneiten Wald und lauschte dem Tropfen des Tauwassers von Birken, Kiefern und Tannen. »Komm zurück, du Feigling!« rief Norm und gab eine Reihe hoher, wehleidiger Laute von sich. Charlie schluckte den Köder nicht, von ihm war jetzt nichts mehr zu sehen, aber der Pfad fiel steil zum Bach hin ab. Norm rief noch einmal und trat unschlüssig von einem Bein aufs andere. Das war Charlies Wald, nicht seiner. Norm liebte eine gute Schneeballschlacht, wenn er sie gewann, aber er verspürte nicht viel Lust, jetzt dort hinabzugehen, wo Charlie vielleicht im Hinterhalt auf ihn lauern würde, ein gutes halbes Dutzend oder mehr Schneebälle zum Werfen bereit. Schließlich ging Norm dennoch ein paar Schritte den Pfad hinab, wo plötzlich ein schriller Schrei ertönte. Norm Lawson wurde so kalt wie der Schnee, in dem seine grünen Gummistiefel steckten. Die beiden Schneebälle, die er wurfbereit gehalten hatte, fielen ihm aus den Händen. Der Schrei erklang noch einmal, diesmal aber kaum zu hören. »Himmelherrgott, er ist in den Bach gefallen«, dachte Norm, und dieser Gedanke brach seine lähmende Angst. Er rannte schlitternd den Pfad hinab und fiel einmal sogar auf die Nase. Sein Herzschlag dröhnte in seinen Ohren. Im Geiste sah er bereits, wie er Charlie aus dem Bach fischte, bevor dieser zum dritten Mal untergehen konnte, und wie man ihn in Boys Life als Helden feiern würde. Nach drei Vierteln des Weges machte der Pfad eine Biegung, und als er sie umrundet hatte, sah er, dass Charlie Norton gar nicht in den Strimmers Brook gefallen war. Er stand an der Stelle, wo der Pfad wieder über ebenes Gelände führte, und er starrte auf irgendetwas im schmelzenden Schnee. Die Kapuze war zurückgefallen, und sein Gesicht war fast so weiß wie der Schnee. Während Norm noch näher herankam, stieß Charlie erneut diesen grässlich atemlosen Schrei aus. »Was ist denn?« fragte Norm näher kommend. »Was ist los, Charlie?« Charlie drehte sich nach ihm um, seine Augen waren groß und rund, sein Mund stand weit offen. Er versuchte zu sprechen, brachte aber nur zwei unartikulierte Grunzer und einen silbernen Speichelfaden heraus. Stattdessen deutete er mit dem Finger. Norm kam dichter heran und schaute hin. Plötzlich wich alle Kraft aus seinen Beinen und er setzte sich sehr hart hin, die Welt um ihn herum verschwamm. Aus dem schmelzenden Schnee ragten zwei Beine in Blue Jeans heraus, an einem Fuß steckte noch ein Schuh, der andere Fuß war bloß, weiß und schutzlos. Ein Arm ragte aus dem Schnee und die Hand schien um Hilfe zu flehen, die nie gekommen war, der Rest des Körpers war gnädigerweise verborgen. Charlie und Norm hatten die Leiche der 17-jährigen Carol Dunbarger entdeckt, dem vierten Opfer des Würgers von Castle Rock. Es war fast 2 Jahre her, seit er zum letzten Mal getötet hatte. Die Leute von Castle Rock, Strimmers Brook bildete die südliche Grenze zwischen den Städten Castle Rock und Otisfield, hatten aufzuatmen begonnen und geglaubt, dass der Albtraum endgültig vorüber war. Aber das war er nicht.